Die A9, kurz hinter der Brücke der Deutschen Einheit. Wir lassen die Raststätte Frankenwald hinter uns liegen, fahren noch ein Stück weiter. Hier irgendwo muss sie sein, die Freiheit. Shell Autohof in Triptis, eigentlich egal wo. Such dir irgendeinen Ort aus, irgendeinen der Kategorie, noch nie gehört. Ich steige aus dem Van, mir ist kalt, nehme doch noch schnell die Jacke mit. Ich muss aufs Klo und bin unterzuckert. Shell Autohof in Triptis und nicht Frankenwald, denn Sunnyfair und Sairways sind der Feind. Ich würde ja gerne, aber ich kann es nicht. Ich meine, mich unter der Sunnyfair-Schranke durchzudrücken. Deswegen Autohof. Am liebsten für Trucker ausgelegt und mit Souvenirs. Das einzige Souvenir, das ich mir je gekauft habe, war ein Verbot der Einfahrt Verkehrszeichen als Sticker. Klebt auf meinem Laptop. Kann ich euch mal einen mitbringen, wenn ich mal wieder unterwegs bin. Zurück zum Text. Wir befinden uns schließlich immer noch im Shell-Autohof in Triptis. Auf der Toilette war ich mittlerweile und überlege nun, ob es sich lohnt, noch etwas gegen den Hunger zu unternehmen, oder ob ich doch lieber abwarten sollte. Ich verachte mich dafür, das sagen zu müssen, aber ich muss leider beichten, dass eine Bockwurst mit Senf und Brötchen schon öfter die Rettung in höchster Not war, heute nicht. Die Stunde Fahrt halte ich noch durch. Wisst ihr noch, wie das riecht? So ein Club. Für mich immer, im Moment des Ankommens, nach Putzmittel und Bier und später dann nach Schweiß und Bier. Ich hätte nie gedacht, dass ich das mal vermisse. Die Stunde Fahrt halte ich noch durch. Ich habe aufgehört, den alten Zeiten hinterher zu trauern. So alt bin ich dann auch wieder nicht. Der Blick geht nach vorne. Nur unlängst, als ich mal wieder auf der Autobahn war und mir eine Bockwurst mit Senf und Brötchen gekauft habe, wurde ich kurz nostalgisch. Ja, ich schäme mich dafür, für die Bockwurst und die Nostalgie und für mein Verlangen, mir noch einen verbrannten, scheußlichen Kaffee hinterher zu kaufen. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das mal vermisse. Die Stunde Fahrt halte ich noch durch. Freiheit ist zu merken, was man wirklich vermisst. Das Gefühl der Freiheit kann man nicht in Worte fassen. Morgens im Hotel. Viel zu viel mittelmäßiger Kaffee, Orangensaft in diesen kleinen Gläsern. Ein Brötchen bekomme ich irgendwie runter. Scheiße, bin ich privilegiert.